Erstens die germanische Zeit. Die Germanen. In einem grünen Lande, das erst in seinen flachen, trockeneren Teilen, an günstigen Stromufern, in fruchtbaren Becken oder an sanfteren Hängen durch zum Teil allerdings uralte Getreidefelder und ausgedehnte Rodungen erhellt ist, von Wäldern umgeben, deren riesige Buchen, mächtige Eiben und Eichen noch unberührte Schönheiten aufweisen, wohnen kampffrohe Stämme, jung und voll unbändiger Kraft. Eben haben die Römer als letztes unter den Völkern des Mittelmeeres die Höhe ihrer weltumspannenden Macht erreicht, als die Germanen in den Bannkreis der Antike eintreten. Es erhebt sich zwischen den Legionen und den immer wieder und wieder anstürmenden nordischen Volksscharen ein jahrhundertelanger Kampf. Nach schwersten Blutopfern erringt der stärkere Norden den Sieg. Er erobert sich damit das Römische Reich in seiner westlichen Hälfte und begründet eine neue Epoche der Weltgeschichte. Germanentum, Inbegriff urwüchsiger Stärke, die aus dem Heimatboden erwächst, sittlicher Reinheit und heldischer Art, alter Ehre und gewaltiger Schicksale. Germanentum ist auch der Mutterschoß unseres Deutschtums, der Stolz unserer Herkunft, unsere Kraft, unsere unlösbare Gebundenheit. Die deutsche Geschichte wurzelt in der Geschichte der Germanen und ihr Schauplatz deckt sich im Wesentlichen mit dem der germanischen. Außerhalb bleibt allerdings die Völkerwiege der skandinavischen Länder und der Eroberungsbereich der Angelsachsen. Außen bleibt der Schauplatz des Wanderns und Kämpfens der Goten bis zu ihrem Eindringen in Italien und der Westgoten nach dem Tode Alarichs. Die Gotengeschichte in Italien aber ist durch die Kaiserpolitik des Mittelalters in den deutschen Geschichtsschauplatz gesetzt. Die Deutschen sind das Hauptvolk der Germanen. Sie haben ihre Sprache reinerhalten und dürfen sich in allem, was sie geschichtlich erlebt haben, als die Erben und Erfüller des Germanentums bezeichnen. Darum stellen wir an dem Beginn unserer Geschichte die germanische Zeit, die uns mehr gehört als allen anderen germanischen Völkern. Darum fügen wir auch die Schicksale der in der Völkerwanderung untergegangenen Volksstämme unserer Geschichte ein. Sie leben ja auch in der deutschen Heldensage weiter. Für die germanische Geschichte sind die Fragen nach dem Ursprung, der Heimat, dem Wesen und Leben der Germanen entscheidend. Die Germanen gehören der indogermanischen Völkerfamilie an, sind also die Brüder der Arier, das heißt der Perser und Inder, die Brüder der Kelten, Italiker, Griechen, Balten und Slawen. Auch die heute ausgestorbenen Völker der Thraker und Phryger, ebenso die in die Steppe Zentralasiens vorgedrungenen, heute nicht mehr lebenden Tucharer, haben dem indogermanischen Volkstum angehört. Alle stammen sie von dem nordischen Urvolk der Indogermanen her. Diese besaßen bereits eine formenreiche, fein ausgebildete Sprache, kannten den Ackerbau und die Bereitung des Brotes, glaubten an Himmelsmächte und besaßen feste rechtliche Vorstellungen und Einrichtungen. Von diesem bäuerlichen Volk haben sich die einzelnen Zweige losgelöst und nach langen Wanderungen ihre eigenen Schicksale begründet, von denen im Altertum die der Perser, der Griechen und Römer die großartigsten waren. Die Welt ist durch diese kühnen Völker gestaltet worden. Indes, sie verloren später die Reinheit ihrer Rasse, die Grundlage ihrer Größe und gerieten in Überkultur und Erstarrung. So ging ihre Wehrkraft bergab und sie sind zugrunde gegangen oder verfallen. Aus den Baustoffen ihrer Kultur und aus überströmendem Eigenbesitz schufen die Germanen eine neue, unsere Welt. Wo lag nun die Heimat dieses ehrwürdigen indogermanischen Urvolkes? Lange glaubte man, sie in Innerasien suchen zu müssen, aber die sprachliche Forschung legt, unterstützt durch die Pflanzen- und Tiergeografie, Europa, die Heimat der Eiche und das Gebiet westlich der Linie Odessa-Königsberg, die Heimat der Buche und Eibe als ihre Heimat fest. Enger schränkt sich die Möglichkeit durch die gemein indogermanischen Worte für Aal und Lachs, für Winter, Frühling und Sommer auf Nordeuropa einschließlich der deutschen Nord- und Ostseegebiete ein. Auch die Rassenkunde weist auf Nordeuropa und das Land um das deutsche Binnenmeer hin. Von hier allein können die nordrassigen Führergestalten gekommen sein, die wir bei allen Großleistungen der Indogermanen finden, mögen diese auch noch so weit in der Ferne Asiens und im weitesten Süden Europas vollbracht worden sein. Die nordischen Langschädel und schlanken, hochgewachsenen Recken treffen wir in den oben begrenzten Raum bereits in der Steinzeit und neben ihnen eine weniger zahlreiche, gleichfalls hochgewachsene Kurzschädelrasse, die nicht mit dem Ostischen identisch ist. Gustav Kossina, der verdienstvolle Bahnbrecher germanischer Vorgeschichtsforschung, erblickt in der sich rasch entwickelnden, früh sesshaften Bevölkerung der schleswig-holsteinischen und jütländischen Ostküste sowie der schwedischen Südgestade die Vorindogermanen oder schon ersten Indogermanen, die durch ihre mächtigen Steingräber gekennzeichnet sind. Den Zeugnissen der Ausgrabung folgend, stellt er das Ausschwärmen von über einem Dutzend Kolonialzügen der Indogermanen fest, aus denen sich die einzelnen indogermanischen Völker gebildet haben, durch die die Weite der Welt dem wagemutigen, auf Kampf, Abenteuer und Fortschritt bedachten nordischen Menschenschlage erobert wird. Diese Wanderungen vollziehen sich vom 3. Jahrtausend bis zum Beginn der Bronzezeit, also bis etwa 1800 vor der Zeitrechnung. Die nach den Abwanderungen im alten Heimatgebiet zurückgebliebene Bevölkerung des Ostseewinkels und der dänischen Inseln ist nun nach der Meinung Kossinas mit einem in Westjütland und in Binnenjütland und an der schwedischen Ostküste ansässigen Volke, das er Vorfinnen nennt, rund um das Jahr 2000 vor Christus zum Volke der Germanen verschmolzen. Ihre Heimat sind also das südliche Schweden, Dänemark und seine Inseln und vom heutigen deutschen Lande das meerumschlungene Schleswig-Holstein. Von diesen Stammsitzen erfolgt nun eine Ausstrahlung der germanischen Besiedlung zuerst über die Elbe zur Ems hinüber, dann nach dem Süden bis zu den Waldgebirgen Harz, Hildesheimer Bergland, Deister, Öckeberge, Wiehengebirge und der Nordwestecke des Teutoburger Waldes, die das Vordringen hemmen. Die Illyrer zwischen Elbe und Oder rücken um 1750 ab, nachdringend erreichen die Germanen um 1500 vor Christus die untere Oder. An den Grenzen ist das germanische Siedlungsgebiet dünner bevölkert. Es ist von den Kelten im Westen und den Illyrern im Osten durch Ödlandstrecken, wie sie in der Natur selber bot, geschieden. Um 750 vor Christus, also etwa um das Ende der Bronzezeit, haben die Germanen ihr Siedlungsgebiet bereits bis westlich der Ems vorgeschoben und bei Wesel den Rhein erreicht, ihn vielleicht schon überschritten. Auch über den Harz sind sie bereits hinaus, ins Becken der Unstrut und im Wiesertal bis nach Höxter gelangt. Im Osten aber haben sie schon die Mündung der Weichsel überquert.